I want to welcome you tonight, and I want to welcome those on live streaming. Tonight we have, it's Liberia night, and we're going to talk about what God has brought us to do in Liberia. Heute Abend findet der Liberia-Gottesdienst statt, und wir werden uns ansehen, wozu Gott uns nach Liberia geführt hat. And cast vision to you. Und wir wollen die Vision euch weitergeben, so that each of us can take it home with us. Dass jeder von uns die mit nach Hause nehmen kann. Right now, Mickey's gonna update you on what we've been doing in Liberia. Also jetzt kommt ein kurzes Update von Michi über was getan wurde bisher in Liberia. And I'm gonna just turn it over to him. Und ich gebe es ihm jetzt über. Okay. Danke. Okay, Liberia ist ein großes Thema in meinem Herzen. Liberia is a big subject in my heart. Und ich würde euch gerne dazu einige Bilder zeigen. And I'd like to show you a couple of pictures. Damit ihr euch vielleicht auch eine bessere Vorstellung davon machen könnt. So that you can get a better picture. Liberia liegt an der Westküste von Afrika. Liberia is on the west coast of Africa. Man fliegt circa 7-8 Stunden hin von Brüssel aus. You fly there from Brussels about 7-8 hours. Der einzige Flughafen, den es dort gibt, ist in der Hauptstadt. The only airport is in the capital. Und so viel ich weiß, sind die Flugzeuge, die von Europa dorthin fliegen, die kommen nur 2-3 Mal die Woche dort an. And airplanes only come from Europe 2 or 3 times a week. Und der Grund dafür And the reason for that ist, dass Liberia ein Land ist, das von jahrzehntelangen Bürgerkriegen und blutigen Aufständen gekennzeichnet ist. Is because Liberia has been characterized by civil war for many years. Und zwar seit den 80ern bis zum Jahr 2004 oder 2005 hin. Since the 80s until 2004. Und man sieht immer noch heutzutage, man braucht sich nicht wirklich anzustrengen, aber an gewissen Häusern, Fassaden und Mauern sieht man heutzutage noch die Spuren, die dieser Krieg hinterlassen hat. And one can see the traces of war when you look at the different buildings and houses. Und wenn man dort durch die Stadt fährt und vielleicht in Geschichte etwas über den Zweiten Weltkrieg gelernt hat, dann erinnert mich die Situation sehr daran, wie Österreich ausgeschaut haben muss Ende der 40er Jahre. And if you drive through and see the devastation, it really reminds me of pictures I've seen of Austria after the Second World War. Und genau wie wir es ohne fremde Hilfe nicht geschafft haben, wird es Liberia auch nicht schaffen, diese Zeit hinter sich zu lassen. And just as we needed help from the outside, Liberia will also need help from the outside to survive. Also hier auf diesem Foto sehen wir Dennis und Vania Agri. Here on this picture you see Dennis and Vania Agri. Und er ist Direktor einer christlichen Organisation dort. He is the director of a Christian organization. Abkürzung CRCA. There, and it's called CRCA. Das heißt christliche Erweckungsgemeindenorganisation. Christian Revival Churches Association. Und sein Ziel ist es, Liberia bei diesem Aufbau wieder zu helfen. And Dennis's goal is to build up the country of Liberia. Und dazu steht er in Kontakt mit Gemeinden außerhalb von Liberia, die ihn dabei unterstützen wollen. And that's why he is in contact with churches outside of the country who want to help him in this goal. Im März 2009 konnte diese Gemeinde zum ersten Mal mit ihm zusammenarbeiten. In March 2009, our church could help them for the first time and came in contact with them. Und damals gingen 3 Leute von uns hin, Pastor Rob, Brian und Bobby, also Robert Soprano. And 3 people from this church went there at that time. That was Pastor Rob, Brian Collins and Rob Soprano. Um mit Dennis eben zu einem der satanischsten Dörfer zu gehen, die es in der ganzen Region dort gibt. And they went to one of the most satanic villages in this region, the most satanic village in the region. Die immer noch sehr viel mit Hexerei, Okkultismus und auch mit Menschenopfer zu tun haben. Who still practice witchcraft and magic and also even human sacrifice. Und aus dieser ersten Reise entstand dann diese Gemeinde, die ihr auf diesem Bild seht. And at this first trip, this church building was put up during the first trip. Und unser Team war sehr daran involviert, die Baustelle anzufangen und sich auch mit den Teenagern und Kindern dieses Dorfes zu beschäftigen. And our team was involved in building up that church and also in being and investing in the teenagers and children of the village. Unsere zweite Reise, das war im Jänner 2010. Our second trip was in January 2010. Da wurde ein Team von 12 Leuten nach Liberia gesandt aus dieser Gemeinde. A team of 12 people went from this church. Und vor Ort haben wir mehrere Dörfer besucht. And we got to visit other villages in the area. In zwei weiteren Dörfern wurde angefangen, eine Gemeinde jeweils zu bauen. And in two other villages, they started to build churches. Also hier auf dem Foto, da befinden wir uns gerade in Pasargisia. This is in Pasargisia. Und das ist gleich nach dem vorherigen Dorf, was wir gerade vorher gesehen haben, das am zweiten meist satanische, dämonische Dorf in dieser Region. And this was the second most satanic village in the region. Und noch dazu auf diesem Bild sieht man im Hintergrund, also Pasargisia liegt direkt an der Grenze zu Guinea. Pasargisia lies on the border of Guinea. Und wir haben einige Tage in diesem Dorf verbracht. And we spent a few days in that place. Haben auch Medizin ausgehändigt. We also gave out medical supplies, medicine. Und auf alle Fälle hat sich das sogar in Guinea so stark herumgesprochen, dass die offiziellen Regierungsvertreter aus dem Süden von Guinea über die Grenze kamen, um uns zu besuchen und mit uns zu sprechen. And word got around, and so the government officials from Guinea came over the border and came and visited us and invited us. Und ein weiterer Punkt, das aus diesem Treffen entstanden ist, ist, dass wir bei der nächstmöglichen Reise auch über die Grenze nach Guinea hineingehen wollen. And so what happened because of this visit, we were able to on the next visit go into Guinea. Und das wirklich wieder ganz klar irgendwie Gottes Handschrift darin sieht, weil Guinea ist eigentlich ein rein muslimisches Land. And one can see God's hand in this whole matter because Guinea is a totally Muslim country and they've invited us there. Also bei dieser zweiten Reise konnten wir mehr als 700 Leute medizinisch betreuen. On the second trip we were able to treat more than 700 people with medication. Was für die halt einen sehr großen Unterschied macht. Also in Liberia kommt ein Arzt auf ca. 10.000 Menschen. Which is a really great thing because in Liberia there is one doctor for every 10,000 people. Und hier in Österreich ist ein Arzt für 230 Leute zuständig. In Austria the figures are one doctor for every 230 people. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass dann diese Leute genau eigentlich nie medizinische Versorgung haben. You can imagine that these people never get medical help. Das war dann schon ein Bild von der dritten Reise, die unsere Gemeinde praktisch dorthin unterstützt hat. And this is a picture of the third trip that this church, our church took to Liberia. Und zwar gingen drei Leute aus der Gemeinde, Jason, Nathan und Eric. And the people who went were Eric, Jason and Nate. Und sie gingen hinein in den tiefsten Dschungel. And they went into the deepest jungle. Für 8 Stunden lang, um dort 16 Dörfer zu besuchen. You had to walk 8 hours into the jungle and they visited their 16 villages. Die noch nie vorher einen weißen Mann gesehen hatten. That had never seen a white person before. Noch nie was von Jesus Christus gehört haben. And had never heard about Jesus. Unter anderem wurde bei dieser Reise auch eine Reismühle zu einem der Dörfer gebracht, die wir vorher schon besucht hatten. And also on this trip we brought a rice mill. Um auch dort das einfache oder das tägliche Leben leichter für die Menschen dort zu machen. And this rice mill makes life 100% easier. Und wie man hier auf diesen Bildern ganz schön sieht, sind diese Wege, die man dann durch den Dschungel oft geht zu den Dörfern, nicht ganz einfach. And as you can see, the way into the jungle isn't easy. Dieser Brief, den wir bekommen haben, das stammt von der zweiten Reise. This letter we received after the second trip. Eben von den Ältesten von Pasargisia. From the elders of Pasargisia. Die, obwohl sie am Anfang, wie wir dort hingekommen sind, noch darüber debattiert haben, ob sie uns überhaupt einladen sollen oder nicht. And they were debating whether or not they should invite us again or not. Haben in diesem Brief unsere Gemeinde gebeten, ob wir sie adoptieren würden. But in this letter, they asked our church if we would adopt them. as a village. Weil sie in den wenigen Tagen, die wir dort verbracht haben, schon so einen Unterschied gesehen haben und sie gesagt haben, wir würden gern dauerhaft mit euch in Beziehung sein. Because after just the short visit, they saw such a difference and they said, we would like to stay in contact with you and have a relationship with you. Und eines unserer großen Projekte wird dann in Zukunft dort sein, dort eine Klinik zu bauen. And one of our biggest projects that we want to undertake there is to build a clinic in this village. Und zum Schluss will ich euch gerne noch ein paar Leute zeigen, mit denen wir dort zusammengearbeitet haben. And here I'd like to show you a few people that we worked with there. Und ich habe nicht mehr die Zeit, jetzt über jeden was zu sagen. I can't tell you about each one. Nur so viel, dass das wirklich großartige Geschwister sind. There's not enough time, but just to tell you, they are wonderful brothers and sisters. Und sie haben alles getan, damit wir uns dort wohlfühlen, sicher fühlen. And they did everything they could to make us feel welcome and safe. Und auch, dass wir dort mit Beziehungen mit den Menschen dort treten können. And that we could enter into relationships with people there. Und sie sind, ja, sie sind praktisch unsere Geschwister vor Ort dort. And they are our brothers and sisters there in this place. Zum Schluss will ich noch eins sagen. Seit der Reise im Jänner, wo ich teilgenommen habe, das war die zweite Reise. Since this trip in January, the second trip where which I was a part of, habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich mit Leuten über Liberia gesprochen habe, dass eine Offenheit für Jesus auf einmal da ist, dass Leute sich interessieren für die Gemeinde, die in Liberia sowas aufbauen will. Here in Austria. I noticed that whenever I talked to people here in Austria about Liberia, that people got very open about what's going on and what the church is doing there. Das hat bisher keinen kalt gelassen. And nobody was unmoved by Liberia. Und ich bin sicher, dass Jesus das Zeugnis, das wir in Liberia vielleicht für ihn aufbauen werden, auch hier in Österreich verwenden wird. And I'm sure that the testimony that God wants to build there in Liberia is going to be a testimony for us here. Und genauso wie sie uns brauchen, brauchen wir sie auch, um uns daran zu erinnern, was wir alles haben. And just as they need us, we need them as well to show us all that we have. Okay, danke schön. Thank you. Für diese wunderbare Einführung. Thank you, Michi, for this wonderful introduction. Eigentlich bleibt mir jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. I don't really have much more to say. Aber ich spreche jetzt aus der Position einer Person, die noch nie in Liberia war. But I'm just going to speak from a person who has never been in Liberia. Und trotzdem von dieser Mission zutiefst berührt ist. Nevertheless, I've been very deeply touched by this mission. Vor 2 Jahren wusste ich überhaupt noch nicht, wo Liberia liegt. 2 years ago, I didn't even know where Liberia was. Also ich bin auch noch nie da gewesen und ich kenne auch niemanden aus Liberia persönlich. And I've never been there and I don't know anybody there. Als die Mission der CG in Liberia begann, as the mission began there in Liberia, habe ich angefangen, mich dafür für Liberia zu interessieren. I started to get interested in Liberia. Und ich wollte Näheres darüber erfahren. And I wanted to know more about it. Und dann habe ich mir Bücher gesucht. And so I took out books. Es gab nicht sehr viele über dieses kleine Fleckchen Erde. There is not much written about this part of the world. Und die meisten sind, oder die Bücher, die ich dann gelesen habe, waren hauptsächlich über den Bürgerkrieg. And most of the books are about the Civil War. Der von 1989 bis 2003 dauerte 14 Jahre lang. That lasted for 14 years. Und eines dieser Bücher hieß In der Hölle. And one of these books was called In Hell. Und das sagt schon alles. And that says it all. Ja, gut. Die Menschen, die den Bürgerkrieg überlebt haben, the people that survived the Civil War, sind schwerstens traumatisiert. Are very traumatized. Viele von ihnen sind Kindersoldaten gewesen. Many of them were child soldiers. Fast alle Menschen in Liberia haben Angehörigen in dem Krieg verloren. Most of the people in Liberia have lost loved ones in the war. Manche ihre ganze Familie unter grausamsten Umständen. Some have lost their whole family under the worst conditions. Sehr viele Frauen sind vergewaltigt worden. Many women were raped. Und so ist es heute so, dass dieses Land eigentlich noch sehr da niederliegt. And so this country is still very at the bottom. Ja. Sehr viele Menschen haben überhaupt keine Schulausbildung, wie man sich vorstellen kann, sind Analphabeten. Many people are illiterate. Ich glaube, ungefähr 80% der Menschen sind arbeitslos. About 80% are unemployed. Und es herrscht eine extreme Armut. And there is a great poverty. Vor allem auch eine extreme geistliche Armut. Especially a spiritual poverty. Viele Menschen, besonders in den abgelegenen Urwalddörfern. Many people, especially deep in the jungle, leben in finstersem Aberglauben und Götzenkulten. They live in the darkest superstition and in occult practices. Und haben noch nie was von Jesus gehört. And have never heard anything about Jesus. Pastor Rob hat gesagt. Pastor Rob said, God moves where God is wanted. Gott geht dorthin, wo man nach ihm verlangt. God moves where God is wanted. Und er hat in einer Predigt über Liberia die Stelle aus der Apostelgeschichte zitiert. And he quoted a verse from Acts. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. In the following evening, Paul had a vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat. He saw a man from Macedonia who called him. Komm herüber und hilf uns. And said, come over and help us. Da beschlossen wir, so we decided, sofort nach Mazedonien abzureisen. To go immediately to Macedonia. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. And we were sure that God called us to give his message there. Vor einigen Jahren ist einmal etwas sehr Erschütterndes geschehen. A few years ago, something very devastating happened. Im Fahrwerk eines Airbus. Im Fahrwerk. It's undercarriage. In the undercarriage of an Airbus, a plane. Der von Guinea nach Brüssel geflogen war. That flew from Guinea to Brussels. Fand man die Leichen von zwei Jugendlichen, 14 und 15 Jahre alt. They found two bodies of a 14 and a 15-year-old. Zwei junge Jugendliche von Guinea hatten versucht, nach Europa zu kommen. Two young people from Guinea tried to escape to Europe. Als blinde Passagiere. They just were stowaways. Und sie waren unterwegs erfroren. And on the way they froze. Sie trugen Flipflops an den Füßen. They only had flip-flops on their feet. Und in 10.000 Meter Höhe sind minus 50 Grad. And at 10.000 meters, the temperature is minus 50 Celsius. Sie trugen einen Brief bei sich. And they had letters with them. Und darin stand. And in the letter, it said. Helft uns Kindern in Afrika. Please help the children in Africa. Pastor Rob hat gesagt, Pastor Rob said, es gibt einen Ort, there is a place, wo wir aus eigenem Antrieb überhaupt nicht hingehen würden. Where we would not go of our own accord. Das ist der Ort, wo der Heilige Geist uns haben will. And that's the place that the Holy Spirit wants to take us. Niemand fährt zum Vergnügen nach Liberia, um dort Urlaub zu machen. Nobody goes to Liberia to have a vacation. Offizielle Stellen raten von Urlaub oder von Reisen nach Liberia ab aus wegen des Sicherheitsrisikos. Offizielle Stellen raten ab von Reisen nach Liberia. Official travel agencies, they actually tell you not to go to Liberia. Also the embassy, mm-hmm. Yeah. Because Sicherheitsrisikos. Because it's very dangerous. Because it's so dangerous. Aber der Heilige Geist, but the Holy Spirit, kümmert sich nicht um das Sicherheitsrisiko. Isn't thinking about the safety precautions. Er kümmert sich auch nicht um herrliche Strände, Wellness-Hotels und angenehmes Klima. And he doesn't also care about wellness hotels and a nice climate. Kommt herüber und helft uns. Come over and help us. Das ist der Ruf. And this is the cry. Und ich bin sehr dankbar und sehr glücklich darüber. And I'm very happy about that. Dass es hier in dieser Gemeinde Menschen gibt, that there are people in this church, die diesem Ruf folgen, that heed this call, die dieses Sicherheitsrisiko auf sich nehmen, that take the risks of going there, die mörderische Hitze dort, that will suffer under the heat there, die Strapazen der Reise, the very strenuous trip. um die Verlorenen im afrikanischen Urwald zu suchen. To seek the lost that are in the jungles of Africa. Und ihnen zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus zu verhelfen. And to help bring them into a living relationship with Jesus. Deswegen. For this reason. Bitte ich euch, die Mission Love Liberia zu unterstützen und mitzutragen. That's why I ask you to support and to help carry the mission Love Liberia. Es ist Gottes Wille für diese Gemeinde. It's God's will for this church. Die Arbeit der CIG ruht auf zwei Säulen. Die Arbeit dort. The work there in CIG stands on two pillars. Das erste ist die missionarische Arbeit, das heißt den Menschen dort die Botschaft von Christus nahe zu bringen. The first is the missionary work, and that is to bring people into a close relationship with Jesus. Und das zweite ist, ihre Lebensgrundlagen zu verbessern, ihnen materiell zu helfen. And the second one is to help them with their material, their basic needs. Und beides geht Hand in Hand. And both go hand in hand. Indem wir ihnen helfen, ihre Lebensgrundlagen zu verbessern. When we help them to better their quality of life. Schaffen wir Vertrauen und bauen eine freundschaftliche Beziehung auf zu ihnen. We build trust and we build a relationship with them. Es gibt verschiedene Projekte. There are different projects. Eines der Projekte ist ein Agrarprojekt, das Festus, der unser Landwirtschaftsspezialist, aufbauen will. One is an agricultural project that Festus, who is an agricultural science, is heading up. Darüber werdet ihr gleich ein Video sehen. And you will see what that's about on the video soon. Und das andere ist die Klinik in Pasargisia, die geplante Klinik. And the other one is the clinic that is planned in Pasargisia. Jemand hier in der Gemeinde, den ich persönlich nicht kenne, der anonym bleiben möchte. Someone here in this church that wants to stay anonymous. Hat 10.000 Euro dafür gespendet. Already gave 10.000 Euro for the clinic. Und das ist schon ein großer Schritt in die Richtung zur Realisierung dieser Klinik. And that's already a big step in the realization of this clinic. Wenn es euch am Herzen liegt, if it's on your hearts, Menschen zu unterstützen, die so gut wie gar keine medizinische Versorgung haben. To support those who have hardly any medical treatment. Dann könnt ihr dafür spenden. Then you can also give to that cause. Ihr bekommt daher auch Informationen an einem Informationstisch dort hinten. Dort könnt ihr hingehen. In the back you can get information. Mhm. Ja. Die Bewohner von Pasargisia. The inhabitants of Pasargisia. Haben ausdrücklich um diese Klinik gebeten. They expressed their desire for this clinic. Der Ort liegt direkt an der Grenze zu Guinea. And Pasargisia lies right on the border of Guinea. So dass auch die Menschen von Guinea kommen können, um dort behandelt zu werden in dieser Klinik. So that the people in Guinea can come over the border and be treated as well at the clinic. Ja, und noch etwas anderes. And one more thing. Ihr könnt für 5 Euro könnt ihr diese Love Liberia Spendenbox kaufen. For 5 Euro you can get this little tin box for offerings for Liberia. Die könnt ihr dann zu Hause an einem gut sichtbaren Platz aufstellen, wo ihr dann immer an Liberia erinnert werdet. And then you can put it in your home in a place where you always see it. Und da könnt ihr dann ja das Restgeld vom Einkauf rein tun. Then you can put your loose change in it. Oder 50 Cent Stücke drin sammeln. Or you can collect 50 Cent coins. Ja, ihr könnt kreativ sein, wie ihr Geld für Liberia sammeln könnt. You can be creative how you can get money for Liberia. Und das Geld wird dann in regelmäßigen Abständen in diesen schönen Glasbehälter umgefüllt. And then we bring these with us to church and then we fill this vase. Ja, und noch etwas liegt mir am Herzen. And another thing is on my heart. Wenn du heute Nacht Gottes Stimme hörst. If you hear God's voice tonight. Und er sagt, wen soll ich senden? And he says, whom shall I send? Wer wird für uns gehen? Who will go for us? Dann schlafe nicht weiter. Then don't sleep anymore. Sondern sprich. But speak. Hier bin ich, sende mich. Say, here I am, send me. Someone came up to me in the morning and they said, I don't understand the connection between the rabbit hotels and what we're doing there. Jemand heute früh kam zu mir her und hat gesagt, er versteht nicht ganz den Zusammenhang von diesen Rabbit Hotels mit dem, was wir dort eigentlich tun wollen. So I'm gonna tell you what it is. Und ich will euch jetzt einfach erzählen, wie der Zusammenhang ausschaut. They eat them. Sie essen sie. Like we eat chicken. So wie wir Hühnchen essen. And it's very easy to bring rabbits to the market. Es ist auch sehr leicht, Kaninchen für den Markt aufzuzüchten. They have no refrigeration, so it's much better than raising pigs or. Und daher sie keine Kühlschränke haben, ist es sehr viel leichter, Kaninchen aufzuziehen als zum Beispiel Schweine. Okay. Und zu verkaufen. Lord, bless these thoughts. Vater, segne diese Gedanken. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I love what Carmen was saying. Ich liebe das, was die Carmen gesagt hat. That it's the Holy Spirit. Dass es der Heilige Geist ist. So we talked about last week. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. That the Holy Spirit has to empower us. Dass der Heilige Geist uns bekräftigen muss. That God wants to take ordinary people and do extraordinary things with them. Dass Gott gewöhnliche Leute nehmen will und außergewöhnliche Dinge durch sie erreichen will. And this opportunity that we have in Liberia is just beyond words. Und diese Möglichkeit, die wir jetzt in Liberia haben, die geht über alle Worte hinaus. When we went there, Mickey was saying, we were invited with another church. Als ich damals hingegangen bin, wurden wir eingeladen zusammen mit einer anderen Gemeinde. And God opened these doors. Und Gott hat diese Türen geöffnet. For us to be up in the jungle. Dass wir mitten im Dschungel sein haben können. With Dennis. Mit Dennis. Like right on the front line. Direkt an der vordersten Front. It's like when I was first a believer. Als ich frisch gläubig wurde. And I believed that God was preparing me to be used for something. Und ich zu glauben begann, dass Gott mich vorbereitet, um etwas Gewisses mit mir zu tun. 2 Timothy chapter 2 verse 21. 2. Timotheus 2 Vers 21. Says that God prepares us to be useful to the master. Heißt es, dass Gott uns vorbereitet, dass wir nützlich sind dem Meister. And back then when I was preparing and learning and studying. Und damals, als ich mich vorbereitet habe und gelernt habe und studiert habe. And fasting. Und auch gefastet habe. From the things of the world. Von den Dingen der Welt. Just lost all of my desire for TV and everything. Just everything that was just that didn't bring something to the call. Da habe ich, da haben meine Verlangen zum Beispiel fürs Fernsehen aufgehört und das wurde alles weggenommen, was mich nicht meinem Ruf näher bringt. I would just ask myself, is this feeding the call of God in my life? Und ich habe mich damals gefragt, ist dieses Gefühl der Ruf Gottes in meinem Leben? I made a decision at 18 years old. Und mit 18 Jahren habe ich eine Entscheidung getroffen. As I was driving a delivery van. Als ich einen Lieferwagen gefahren habe. That I would only listen to the Christian radio station. Dass ich ab jetzt nur noch christliche Radiostationen anhören werde. And back then the Christian radio station was so unbelievably boring. Und zur damaligen Zeit waren diese Radiosendungen so unglaublich langweilig. It was more than boring, it was torturous. Es war mehr so langweilig, es war wie eine Folter. And when I put it on, I just heard, no, what a friend we have. I was like, wow. Also das war die Musik, die sie damals gespielt haben. You know, I was going to rock concerts and then, bevor bei einem Rockkonzert wäre und nachher diese Musik gehört. But I thought, if people can be in prison around the world, I can listen to this. Da habe ich mir gedacht, wenn es Menschen auf der ganzen Welt in Gefängnissen aushalten, dann kann ich mir zumindest das anhören. I will suffer this music. Ich werde diese Musik erleiden. And after a couple of years, I actually started to like it. Und nach einigen Jahren hat es mir sogar gefallen. I learned the words, I learned the old songs. Ich habe die Worte gelernt, die alten Melodien gelernt. What a friend we have in Jesus, and I just thought, I was just investing in my soul. Dieses Lied, was für ein Freund wir in Jesus haben, und ich habe begonnen, in meine Seele zu investieren. And that war had not begun. Und dieser Krieg damals hat noch nicht begonnen. The war in Liberia would be 14 years long. Der Krieg in Liberia war 14 Jahre lang. Would start about 14 years after I got saved. Das war 14 Jahre nachdem ich errettet wurde. I want to show you a couple quotes from some people. Ich möchte euch einige Zitate von Leuten zeigen. And this is from Oswald J. Smith. Das ist von Oswald J. Smith. He says, "Be filled with the Holy Spirit, sei gefüllt mit dem Heiligen Geist, is the most important command in the Bible. Ist das allerwichtigste Gebot in der Bibel. Why? Warum? Because without the Holy Spirit we can do nothing. Weil ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. That's Galatians chapter 5 verse 16. Das ist Galater 5 Vers 16. Be filled with the Holy Spirit. Sei gefüllt mit dem Heiligen Geist. And in verse 25 says, Vers 25 sagt, since we live in the Holy Spirit, da wir im Heiligen Geist leben, let the Holy Spirit lead you in everything. Lass den Heiligen Geist dich in allem leiten. That's the New Living Translation. Das ist die neue lebendige Übersetzung. In everything. In allem. Jesus said to Peter. Jesus sagte zu Petrus. In John chapter 21. In Johannes Kapitel 21. When you were young, als du jung warst, you did what you wanted to do. Hast du getan, wozu du gerade Lust hattest. But when you get older, aber wenn du älter wirst, another is going to gird you. Wird dich jemand anderer gürten. He's going to take you where you don't want to go. Er wird dich wohin mitten hinnehmen, wo du nicht hin willst. He's talking about the Holy Spirit. Und er sprach vom Heiligen Geist. And the Holy Spirit led Peter to Rome. Und der Heilige Geist leitete Petrus zu Rom. To lead the church under the persecution. Um die Gemeinde unter der Verfolgung zu leiten. When Christians were being thrown to the lions. Als Christen den Löwen vorgeworfen worden. Burned at stakes. Am Scheiterhaufen verbrannt sind. Tortured to death. Zu Tode gefoltert wurden. And the Holy Spirit said, Peter, you go to Rome. Und der Heilige Geist sagte zu Petrus, du gehst nach Rom. And you lead the church. Und du wirst die Gemeinde dort führen. Do you think Peter wanted to do that in the natural? Glaubst du, Petrus wollte das tun im natürlichen Sinn? The Holy Spirit wants to take us to do things we would never do. Der Heilige Geist will uns zu den Sachen bringen, die wir von Natur aus nie machen wollen würden. Peter was a fisherman. Petrus war ein Fischer. He was an ordinary man, ein ganz einfacher Mann, who did something extraordinary. Der etwas Außergewöhnliches getan hat. Then he was arrested. Er wurde verhaftet. Then he was executed. Und dann wurde er umgebracht. And as he was being nailed to a cross, und als er an ein Kreuz geschlagen wurde, Peter said, "I am not worthy to die as my Lord." Sagte Petrus, ich bin's nicht würdig, auf dieselbe Art zu sterben wie mein Herr. So they turned his cross upside down. Also haben sie sein Kreuz einfach herumgedreht. And he was crucified upside down. Und er wurde mit den Füßen nach oben hin gekreuzigt. And some say that his last words were, und manche sagen, seine letzten Worte waren, if I only had 100 lives to give for my Lord. Wenn ich nur 100 Leben hätte, die ich meinem Herrn geben könnte. God's calling ordinary people to do extraordinary things. Gott beruft einfache Menschen, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Through the power of the Holy Spirit. Durch die Kraft oder Macht des Heiligen Geistes. Like we talked about with Gideon. Da, wo wir darüber geredet haben, was Gott mit Gideon gemacht hat. God used Gideon to bring a mighty victory. Wo Gott Gideon verwendet hat, um einen gewaltigen Sieg zu erringen. Let's go to the next slide. This is Oswald Smith. Das ist Oswald Smith. He wrote a book called The Endowment of Power, The Filling of Power. Also der hat dieses Buch geschrieben, die Füllung mit der Kraft oder mit Macht. And in that book he makes the statement, being filled with the Holy Spirit is the most important command in the Bible. Und in diesem Buch schreibt er, sei gefüllt mit dem Heiligen Geist ist das wichtigste Gebot in der Bibel. Oswald Smith preached for 80 years. Oswald Smith hat für 80 Jahre gepredigt. He died when he was 97. Er starb mit 97 Jahren. He wrote 12,000 sermons. Er hat 12,000 Botschaften geschrieben. He preached in 80 countries. Er hat in 80 Ländern gepredigt. 35 books. Er hat 35 Bücher geschrieben. In 128 languages. In 128 Sprachen. He wrote 1,200 poems. Er hat 1,200 Gedichte geschrieben. He traveled the world with one purpose. Er hat die Welt bereist mit nur einem Zweck, mit einer Absicht. To recruit people to be missionaries. Um Menschen zu rekrutieren, um als Missionare hinauszugehen. His vision was to missionize the world. Seine Vision war es, die ganze Welt zu missionieren. You think that our vision is big? Du denkst, dass unsere Vision groß ist? Unreachable? Unerreichbar? Inconceivable? Nicht fassbar. When we begin to pray for 8 million people in Austria, als wir begonnen haben für 8 Millionen Menschen in Österreich zu beten. Wow. He was praying for the world. Er hat für die Welt gebetet. For the whole world. Für die gesamte Welt. He traveled the whole world. Er hat die ganze Welt bereist. 80 years he spent recruiting everywhere he went, recruiting people to be missionaries. Und überall wo er hinging, hat er Menschen als Missionare rekrutiert. Next slide. He makes this statement. Und er sagt noch Folgendes. We talk of the second coming. Wir sprechen von dem zweiten Kommen. Half the world has never heard of the first. Und die halbe Welt hat noch nie von dem ersten Kommen gehört. The supreme task of the church is the evangelization of the world. Die größte Aufgabe der Gemeinde ist die Evangelisation der ganzen Welt. C.T. Studd said. C.T. Studd hat gesagt. We must be global. Wir müssen global sein. All right, before we go to that. All right, this one right here. This is one more statement. I'm sorry, go back to the picture of C.T. Studd. Go to the one of John Stott. Go back. I always say it to Cody, go in the back. All right, no, go to slide number 5. This is John Stott. This is John Stott. We must be global Christians. Wir müssen globale Christen sein. With a global vision. Mit einer globalen Vision. Because our God is a global God. Weil unser Gott ein globaler Gott ist. The next photo is C.T. Studd. Das nächste Foto ist C.T. Studd. He was just an ordinary guy. Er war ein ganz gewöhnlicher Mann. He loved to play cricket. Er hat sehr gern Cricket gespielt. He was born in 1860. Er wurde 1860 geboren. He lived 71 years. Und lebte 71 Jahre. He had a vision. Er hatte eine Vision. To bring Christ to China. Christus nach China zu bringen. And India. Und Indien. And Africa. Und Afrika. You think that Calcutta is big enough? Denkst du vielleicht, dass Kalkutta groß genug ist? You could spend 100 lifetimes there. Du kannst dort 100 Leben verbringen. In his heart was China, India and all of Africa. Und in seinem Herzen war China, Indien und ganz Afrika. Probably his most famous quote is this. Das bekannteste Zitat von ihm ist folgendes. You can write this in your Bible. Das kannst du in deine Bibel schreiben. Some wish to live. Manche wünschen es zu leben. Within the sound of a church bell, a chapel bell. In dem Geräusch einer Kapellenglocke. They wish to live within the sound of a chapel bell. Also sie wollen innerhalb des Geräuschradius einer Kapellenglocke. It means you want to live right down the street from the church. Man will direkt in der Nähe der Gemeinde wohnen. I wish to run a rescue mission. Und ich möchte eine Rettungsmission vorantreiben. A meter from hell. Genau bis zu einem Meter zur Hölle hin. I wish to run a rescue mission a meter from hell. Ich möchte eine Rettungsmission leiten. Bis hin zu einem Meter zur Hölle hin. Joe Shishka said that. Joe Shishka. Und Joe Shishka hat gesagt, that some Christians see the church as a hotel for saints. Dass einige Christen die Gemeinde als ein Hotel für Heilige sehen. God sees it. Und Gott sieht es as a hospital for sinners. Als ein Krankenhaus für Sünder. And our paradigm needs to shift. Und unser Paradigma muss sich ändern. Why are we on earth? Warum sind wir auf der Erde? I want to go now to slide 8. Ich möchte jetzt zu Folie 8 gehen. Let's read Acts 16:9 that Carmen quoted. Lesen wir Apostelgeschichte 16:9, das die Carmen schon zitiert hat. I didn't even know she was going to quote that. Und ich habe nicht mal gewusst, dass sie darüber sprechen will. I was so shocked this morning that she was using the same verse. Und ich war schockiert heute Morgen, als sie denselben Vers verwendet hat. A vision appeared to Paul in the night. Eine Vision kam zu Paulus in der Nacht. A man of Macedonia was standing. Da stand ein Mann von Mazedonien and appealing to him saying, und bat ihn und sprach, come over to Macedonia and help us. Komm rüber nach Mazedonien und hilf uns. This is the Macedonian call. Das ist der mazedonische Ruf. This is why we are Christians today. Deswegen sind wir heute Christen. This was the most significant call. Das war der wichtigste Ruf. For Paul to go into Europe with the gospel. Für Paulus, dass er mit dem Evangelium nach Europa hineinging. He crossed over from present-day Turkey and he went over into Macedonia. Also er ging von der heutigen Türkei aus rüber bis nach Mazedonien. The Macedonian call. Der mazedonische Ruf. And this man represents. Und dieser Mann repräsentiert the heart of people. Das Herz der Menschen. Crying out. Die hinausschreien for a salvation that they do not know exists. Für eine Erlösung, von der sie nicht mal wissen, dass sie existiert. Look at the next verse. ist im nächsten Vers. When he had seen the vision, als er diese Vision gesehen hatte, immediately we sought to go into Macedonia. Haben wir sofort versucht, nach Mazedonien zu reisen. Nobody said, well, maybe tonight I'll get a vision. Niemand sagt, okay, warten wir ab, vielleicht kriege ich heute Nacht eine Vision. You only need one vision. Du brauchst nur eine Vision. And then God gives visions to support the vision. Und dann gibt Gott weitere Visionen, um die vorherige zu unterstützen. God puts vision in a person's heart. Gott gibt einem Menschen oder ins Herz eines Menschen eine Vision. You can write this in your Bible cover. Und du kannst es auf deinen Bibel Deckblatt draufschreiben. God does not give vision to committees. Gott gibt keine Vision to committees. Komitees, also. Okay. He does not give vision to committees. Also gibt keine Vision Komitees. Can that translate in the German? I think it doesn't even translate, does it? Yeah, it doesn't translate because it just doesn't translate. You can't even translate into German, right? Das ist nicht mal auf Deutsch übersetzen. Right? God puts vision in a person's heart. Gott gibt Vision in das Herz eines Menschen. And God wants to put vision into every single one of our hearts, every single one. Und Gott will in jeden von unserer Herzen eine Vision hineinpflanzen. Bill Hetrick is here tonight. Bill Hetrick ist heute hier. Bill, stand. I worked for Bill how many years, right? Ich habe für Bill jahrelang gearbeitet. I got a job for him. He offered me a job when I was 19 years old. Als ich 19 Jahre alt war, hat er mir einen Job angeboten. We were building houses. Und wir haben Häuser gebaut. And Bill led my mother and I to Christ. Und Bill hat meine Mutter und mich zu Christus geführt. Bill sowed the seed. Bill hat den Samen gesät. And a woman in the university prayed with me. Und eine Frau am College hat mit mir darüber gebetet. Bill was a businessman. Bill war ein Geschäftsmann. Who was sharing Christ to all the Kellners, all the waitresses, where he would go to eat. Der Christus mit jedem, also jedem von Christus erzählt hat, den Kellnern, überall wo er hingegangen ist zu essen. One of those waitresses was my mother. Eine dieser Kellnerinnen war meine Mutter. And through his talking to my mother, suddenly the seeds were sown in my heart. Und durch die Gespräche, die er mit meiner Mutter geführt hat, kamen Samen in mein Herz. She said, Bill gave me this book, maybe you want to look at it. Und sie hat gesagt, hey, Bill gab mir dieses Buch, willst du es dir vielleicht mal anschauen? All right, man. Okay, gleich. Jesus is coming back. Jesus kommt wieder zurück. Oh my God. Oh mein Gott. And he's mad. Und er ist böse oder sauer. Wow. Wow. And I'm going to hell. Und ich werde in die Hölle fahren. And I'm going to hell. Und ich gehe in die Hölle. That's what I thought. Das ist es, was ich gedacht habe. Oh mein Gott. And I started searching for God that summer. Und in diesem Sommer habe ich begonnen, nach in Gott zu all suchen. The wrong places. Bei all den falschen Plätzen. I was in darkness. Ich war in Dunkelheit. I feared God. Ich hatte Angst but vor Gott. I was in darkness. I didn't know where to look. Aber ich war in der Dunkelheit und wusste nicht, wo ich all suchen the wrong sollte. Places. I was asking people at parties, how do you find God? Ich habe Leute auf Partys gefragt, wie findest du Gott? Jesus Christ Superstar. Ja, schau dir Jesus Christus Superstar an. All the wrong places, and then this lady led me to Christ. Und dann war diese Frau, die hat mich zu Christus geführt. And then again I was lost. Und dann war ich wieder verloren. Now I was a Christian, but I was all alone. Also ich war Christ, aber ich war ganz allein. And then 6 months later, und 6 Monate später, my mother said to Bill, sagte meine Mutter zu Bill, my son has no friends. Mein Sohn hat keine Freunde mehr. His friends don't want anything to do with him. Seine Freunde wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. I was so radical, but I didn't know anybody else. Weil ich so radikal war, aber ich kannte niemanden, der so war wie ich. And then Bill calls me. Und Bill hat mich angerufen. Hey Bobby. Hey Bobby. It's Bill. Hier ist Bill. Hey Bill. Hey Bill. Hey, you want to come to a Bible study? Willst du zu einer Bibelrunde kommen? No. Nein. I'd been to them. They're so boring, I thought. Ich war dort schon, es war so langweilig. Not really. Nicht wirklich. Well, Bobby, there's like 1,000 girls there. Bobby, da gibt's circa 1,000 Frauen. That's what he said. Das hat er like gesagt. 1,000 girls there. Das sind circa 1,000 Frauen. Mädchen. Yeah, maybe I'll come. Ja, vielleicht komme ich doch. I went that night, I counted 28 nice girls. Und ich bin dort diesen Abend hingegangen und habe dort 28 hübsche Mädchen gezählt. And three guys. Und drei Burschen. It was a gold mine. Es war eine Goldmine. And one of those girls was is my present wife. Und eine dieser Mädchen ist meine heutige Frau. Yeah. So. Thank you, Bill. Danke, Bill. Thank you, Bill. Yeah. I started working for Bill. Ich habe angefangen für Bill zu arbeiten. Digging ditches around the house. Und ich habe Löcher gegraben um die Häuser herum. Putting crushed stone on pipes and running pipes around the foundation. Und habe so Steine auf Rohre gelegt und Rohre always, verlegt. Always, always, always, always. Und immer. Had the Christian radio station on. War dieser christliche Radiosender an. 4:30 in the afternoon. Ab 4:30 nachmittags. Came this most corny music. Kam diese kitschige Musik. And I thought, okay. Stories of great Christians. Es kommen Geschichten von großartigen Christen. And they were dramas that were read. Und das waren Dramas, die gelesen wurden. I love these stories. I hated the music, but I love the stories. Und ich habe die Musik gehasst, aber ich habe diese Geschichten geliebt. Today, Hudson Taylor in China. Heute Hudson Taylor in China. And they would dramatize these missionaries. Und sie haben diese Geschichten der Missionare dramatisiert. And I'd be working and dreaming and envisioning. Und ich habe gearbeitet und geträumt und habe I want to be used by God. Versucht zu greifen und ich habe versucht bei Gott zu sein. I want to be prepared for the call. Ich möchte für den Ruf vorbereitet sein. Bring Bible verses in my pocket. Ich habe Bibelverse in meinen Taschen gehabt. And I wanted to be ready. Und ich wollte bereit sein. And we'll never be ready if we don't take some effort. Und wir werden nie bereit sein, wenn wir nicht Mühsal auf uns nehmen. And watch this. My vision was this. Und meine Vision war folgende. Because I'm so ordinary, weil ich so gewöhnlich bin, and probably could never be used by God, und vielleicht nie von Gott verwendet werden kann. I'm going to take the next 45 years. Verwende ich die nächsten 45 Jahre meines Lebens, um mich vorzubereiten. So when I was 20, also wie ich 20 war, I had a vision, hatte ich eine Vision, to be a missionary when I'm 65. Hatte ich die Vision, Missionar zu sein mit 65 Jahren. And I said, you know, I have 45 years to prepare. Und ich dachte mir, okay, ich habe noch 45 Jahre Zeit, mich vorzubereiten. I can learn verses slowly. I just start memorizing them. Und ich begann langsam mit Bibelverse auswendig zu lernen. And I can work my job and I can just and every day I would bring Bible verses in my pocket. Und ich habe jeden Tag gearbeitet und ich hatte aber immer diese Bibelverse mit dabei in meinen Taschen. Bill, testify. Fragt Bill, er wird das bezeugen. And Bill would say to me sometimes, he would say, hey, this the guy who's doing the masonry, the wall, the Spachtel or whatever. Und Bill hat mir gesagt, der eine Mann, der gerade an der Mauer arbeitet, der die Mauer verspachtelt, ich glaube, er hat Probleme. He says, if he wants to talk to you, I'll pay you to witness to him. Und wenn er mit dir reden will, dann bezahle ich dich dafür, dass du ihm Zeugnis gibst. So he used to pay me to witness to people on his job. Und er begann damit, mich zu bezahlen, dass ich den Leuten auf der Arbeit Zeugnis gebe. We always had strategy. Always had strategy. Und wir hatten immer eine Strategie. To win people. Um Menschen für Christus zu gewinnen. Now it's 34 years later. Und jetzt sind es 34 Jahre später. And God has opened the door to Liberia. Und Gott hat diese Tür nach Liberia geöffnet. Let me tell you a little bit what happens in Liberia. Und lasst mich euch ein bisschen was darüber erzählen, was in Liberia when passiert. When the church comes in, wenn die Gemeinde dort reinkommt, life changes. Dann ändert sich das Leben der Menschen. Geistig, economically, wirtschaftlich, culturally, und kulturell. In the family, in der Familie. We went to Malawi. Wir gingen nach Malawi. And we put and Dennis went there and led 60 people to Christ. Und Dennis ist schon vorher mal dorthin gegangen und hat 60 Menschen zu Christus they geführt. They told him if you go there they will kill you. Und ihm wurde vorher gesagt, wenn du dorthin gehst, die werden dich umbringen. He went. Und er ging trotzdem. And he did something for them for their huts. He put roofs on. Und er hat für sie Dächer auf ihre Hütten draufgesetzt. And then he said what else can I do for you? Und hat sie gefragt, was kann ich noch für euch tun? And the elder said, you can build me a church. Und einer der Ältesten sagte, du kannst mir hier eine Gemeinde bauen. I had a dream. Ich hatte einen Traum. From God. Von Gott. That he was going to send a man. Dass er einen Mann schicken würde. With the truth. Mit der Wahrheit. And it's you. Und das bist du. And he came up there with his team. Und er ging dort rauf mit seinem Team. Showed the Jesus movie and preached the gospel. Hat das Jesus-Video gezeigt und gepredigt. And from this village of 800. Und dieses Dorf mit 800 Einwohnern. 60 adults came to Christ. Von denen bekehrten sich 60 Erwachsene zu Christus. 3 months later, I was on the next team with Rob and Brian. Drei Monate später war ich, Brian und Rob bei der nächsten Reise mit ihm dabei. Drei Monate später. And we helped to build that church. Und wir haben mitgeholfen, diese Gemeinde zu bauen. And I got to preach to the elders of the villages in the valleys. Und ich konnte sogar zu den Ältesten, die in den Tälern gewohnt haben, predigen. The church in Malawi has already planted somewhere around 10 other churches in the valley. Und die Gemeinde in Malawi hat schon 10 andere Gemeinden in den Tälern gegründet. The little young Malawi church is already a mother church. Und diese junge Gemeinde in Malawi ist schon eine Muttergemeinde. Our church bought a rice, what do you call that? A rice mill, you saw it. Und unsere Gemeinde hat zusammengelegt, um eine Reismühle zu kaufen. Die all the villages now come to Malawi. Und all die umliegenden Dörfer kommen jetzt hin zu Malawi. To the church. Zur Gemeinde. And the church does this for them. Und die Gemeinde malt ihren Reis für sie. The church keeps one third. Die Gemeinde behält sich ein Drittel. To invest in the whole economy. Um in die Wirtschaft zu investieren. And these people are the whole economy is rising. Und die ganze Wirtschaft, sie wächst. Pasagisia, a village of 4,500. Pasagisia, ein Dorf mit 4,500 the Einwohnern. The women hear about this. Die Frauen dort haben über das gehört, was in Malawi passiert. They walk this 7-hour walk. Die sind 7 Stunden lang marschiert. To go to Malawi. Um zu Malawi. To look at it. Um sich das anzuschauen. The women are now wearing clothes. Und die Frauen dürfen jetzt Kleider anziehen. The witch doctors had forbidden the women to wear any clothes. Und die Hexer dort hatten verboten, dass sie Kleidung tragen würden. From the waist up. Von der Hüfte auf. Also in the rainy season. Auch in der Regensaison. Also at night in their huts. Auch in der Nacht in ihren They're Hütten. Forbidden to wear any clothes. It's so cold up there. Und es war ihnen verboten, Kleidung zu tragen. Und dort war es doch ziemlich kalt. Now they're wearing clothes. Und jetzt dürfen sie Kleidung tragen. Now we have school for the kids. Jetzt gibt es dort eine Schule für die Kinder. And this whole region that has thousands of these villages. Und diese ganze Region, wo es tausende solcher Dörfer gibt. Have heard what God is doing in Malawi. Haben gehört, was Gott in Malawi tut. And they sent a message up to Malawi. Und sie haben eine Botschaft nach Malawi gesandt. And they said to the elders. Und haben den Ältesten gesagt. What shall we do? Was sollen wir tun? They had some questions. Sie hatten einige Fragen. And Malawi said, why are you asking us? Und Malawi hat gefragt, warum fragt ihr uns? He said, because you are in the lead. Und sie sagen, weil du das Ganze führst. Wow. The women from Pasagisi went to their elders. Die Frauen von Pasagisi gingen zu ihren Ältesten. And they said, you have to allow the church to come here. Und haben ihnen gesagt, du musst die Gemeinde erlauben, zu uns zu kommen. No Muslims in Pasagisia. Es gibt dort keine Moslems. No Christians. Keine Christen. Now we have a church. Und jetzt gibt's dort eine Gemeinde. The last trip we went on, we started building a church there. Bei unserer letzten Reise dorthin haben wir begonnen, dort eine Gemeinde zu bauen. We have a bau team from Monrovia, a building team. Es gibt dort ein Bauteam von Monrovia dort. These guys work for 40 cents an hour. Die arbeiten dort für 40 Cent pro Stunde. They work for 3 euro a day. Das sind dann 3 Euro pro Tag. And that's a good wage. Und das ist ein guter Lohn dort. Because a pastor works for 80 cents a day. Weil der Pastor dort arbeitet für 80 Cent pro Tag. We can support a pastor full time. Wir können dort einen Vollzeitpastor engagieren, unterstützen. For 20 euro a month. Für 20 Euro am Tag, Monat. Vollzeit. But do we have vision? Aber haben wir die Vision? Does somebody have vision? Gibt's jemanden, der die Vision hat? To support the vision. Um diese Vision zu unterstützen. Paul got the vision. Paulus hat die Vision and bekommen. And it says, and we went. Und es heißt dann, wir sind gegangen. Paul got the vision and we went. Paulus hat die Vision bekommen und sie gingen. Carmen has a vision. Carmen hat eine Vision. Though she's never been there. Obwohl sie nie dort war. The Holy Spirit is working in her. Und der Heilige Geist arbeitet in ihr. She has vision. Sie hat Vision. To support, to raise money. Um Geld zu sammeln. Michi has vision. Michi hat eine Vision. To see the medical thing take off there. Dass die medizinische Versorgung dort besser wird. Rob has vision. Rob hat eine Vision. Vision begets vision. Und Vision gebiert neue Vision. It's awesome. Das ist vision großartig. Begets vision. Vision führt and all of us begin to find our place under the umbrella of a vision. Und jeder von uns findet seinen Platz unter dem Schirm der Vision. That little girl that Rob had in her arms. Bei einem der Fotos hatte Rob ein kleines Mädchen in seiner Hand. The mother begged Rob. Die Mutter hat Gott hat Rob angefleht. Please take my daughter. Bitte nimm meine Tochter mit dir. Get her out of here. Nimm sie mit raus hier. Please. Bitte. And that little kid was so part of our life. Und dieses kleine Mädchen wurde so stark Teil unseres Lebens dort. When we went there the second time. Als wir das zweite Mal dorthin gereist sind. Out of jealousy. Aus Eifersucht heraus. One week before we got there. Eine Woche bevor wir dort ankamen. Somebody poisoned her. Hat jemand sie vergiftet. And she died. Und sie ist gestorben. We said to Dennis. Und wir haben zu Dennis gesagt. Dennis, we felt so bad. Wir fühlen uns so schlecht. And Dennis said, "This is Satan." Und Dennis hat gesagt, das ist Satan. Satan wants to discourage you guys. Satan will euch entmutigen. From loving those kids. Dass ihr diese Kinder nicht mehr liebt. But you have to do the opposite. Aber ihr müsst das Gegenteil davon tun. So we have a little 5-year-old martyr. Also wir haben so einen kleinen 5-jährigen Märtyrer dort. Already. Jetzt schon. Who has given her life. Die uns ihr Leben anvertraut for hat. Christ. Für Christus. Let's have vision. Lasst uns Vision haben. Embrace this, please. Bitte nehmt das an, nehmt es auf. Embrace it. Umarmt in the Holy Spirit. Im Heiligen Geist. Ask God, fill me with the Holy Spirit. Bitte Gott darum, dass er dich mit dem Heiligen Geist füllt. Show me my part. Zeig mir meinen Anteil dran. Show me my part. Zeig mir den Teil, den ich annehmen soll. I'll just leave you with a little homework. Und ich gebe euch eine kleine Hausübung auf. If you don't sense that you're filled with the Holy Spirit, wenn du es nicht spürst, dass du mit dem Heiligen Geist gefüllt bist, and even when you say God fill me, you don't seem to get filled. Und auch wenn du Gott darum bittest, dass er dich füllt und du wirst aber nicht gefüllt. Two things you need to check. Dann überprüfe zwei Sachen. Number one. Erstens. Your honesty about your sin. Die Ehrlichkeit, mit der du deiner Sünde gegenüber trittst. And number two. Und zweitens. Your thankfulness about God's goodness. Deine Dankbarkeit gegenüber der Güte Gottes. And here's your homework. Und das ist deine Hausübung. The next time someone says to you, how are you? Nächste Mal, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, this is what you say. Dann sagst du Folgendes. I am better than I deserve. Mir geht's besser, als ich es verdiene. And every time you say that, you think about it. Und jedes Mal, wenn du das sagst, denkst du auch darüber nach. Because we have it so much better than we deserve. Weil uns geht's so viel besser, als wir es verdienen. We have it thousands of times better than we deserve. Uns geht's tausende Male besser, als wir es and verdienen. And what neutralizes vision in the heart. Und das, was die Vision im Herzen neutralisiert. Dishonesty about my sin. Ist Unehrlichkeit gegenüber meiner Sünde. And unthankfulness about all the good stuff that God has done in my life. Und Undankbarkeit gegenüber dem, was Gott Gutes in meinem Leben tut. The next time you complain about your mom. Das nächste Mal, wenn du dich über deine Mutter beschwerst. Why don't you just say, you know what? Warum sagst du nicht einfach? My mom is better than I deserve. Meine Mutter ist besser, als ich es verdiene. My dad is better than I deserve. Mein Vater ist besser, als ich es verdiene. They brought me into this world. Sie hat mich in diese Welt gebracht. And take that truth and chew on it. Und nimm diese Wahrheit in dir auf und kau darauf You'll herum. Have to chew on it for months. Kau darauf herum für Monate. I heard that message when I was in the States. I visited a church. Und ich habe diese Botschaft in den Staaten gehört, als ich eine Gemeinde dort besucht habe. And this young preacher, I don't know, 30 years old, got up. Und da war dieser junge Prediger, vielleicht in den 30ern, ganz neue Gemeinde. And he said, my message today. Und er sagte, meine Botschaft für heute ist. Is this. Ist Folgendes. I have it better than I deserve. Mir geht es besser, als ich es verdiene. And this arrow went from the pulpit. Und dieser Pfeil flog von der Kanzel weg. And I was in the back seat of the theater. Und ich war in den hintersten Plätzen von dem Theater. And I was in the very, very, very last row. Und ich war in der allerletzten Sitzreihe. And this young guy is preaching up front. It's a beautiful dark theater, really cool. Und dieser junge Mann predigt ganz vorne und dieses wunderschöne dunkle Theater. And when he said that, this thing just came up like. Und als er das gesagt hat. You got me. Du hast mich erwischt. I'm dead. Ich bin tot. But being resurrected. aber wieder auferweckt. And I've been chewing on that every day. Und jetzt kaue ich darauf herum jeden Tag. Because we are so unthankful. Weil wir so undankbar sind. We're so unthankful. Wir sind so undankbar. Let's be a thankful people. Lasst uns dankbare Leute sein. And let's be filled with the Holy Spirit. Und lasst uns gefüllt sein mit dem Heiligen Geist. And say, God, fill my heart with vision. Und bitten wir Gott, füll mein Herz mit Vision. What can I do? Was kann ich tun? Wo ist mein Teil? Amen. Amen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We have it so much better than we deserve. Uns geht so viel besser, als wir es verdienen. We deserve eternal separation from you. Wir verdienen ewige Trennung von dir. And yet, und doch, we are your children. Sind wir deine Kinder. Glory is waiting for us. Die Herrlichkeit, sie wartet auf uns. Your glory. Deine Herrlichkeit. To be filled with it, to experience it. Damit gefüllt zu sein, sie eternal zu erfahren, life, ewiges Leben. Forever and ever. Für immer und immer. No eye has seen, no ear has heard. Kein Auge hat gesehen und kein Ohr hat gehört. Has not even entered the heart of a man. Es ist noch nicht mal in das Herz eines Menschen eingedrungen. What God has prepared for those who love him. Was Gott für die vorbereitet hat, die ihn lieben. Do you love God tonight? Liebst du Gott heute Abend? You want to know how you love God? Willst du wissen, wie du Gott lieben kannst? You thank him for his goodness. Du dankst ihm für seine Güte. And be honest about your sin. Und du bist ehrlich über deine Sünde. And that's how you love God. Und das so zeigst du Gott thank deine Liebe. Him for his goodness. Dank ihm für seine Güte. Be honest about your sin. Und sei ehrlich über deine Sünde. And God is preparing great things. Und Gott bereitet großartige Dinge vor. Pray with me tonight. Bete heute Abend mit mir. Lord Jesus, come into my life. Herr Jesus, komm in mein Leben. Fill me. Fülle mich. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. So much of it. So viel davon. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. Cleanse me. Reinige mich. Please. Bitte. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Say those words. Just say them quietly. Sag diese Worte leise für dich. Jesus, I want to know you. Jesus, ich will dich kennenlernen. Come into my life. Komm in mein Leben. And for the church. Und für die Gemeinde. Let's embrace the world. Lass uns die ganze Welt umarmen. God so loved the world that he gave his son. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Let's embrace the world. Lass uns die Welt umarmen. Let's open up our hearts. Öffnen wir unser Herz. In thankfulness for what we have. In Dankbarkeit für das, was wir and haben. Let's do everything we can to help those who have nothing. Und lasst uns alles tun, was wir können, um denen zu helfen, die nichts haben. If you agree with me, wenn du mit mir übereinstimmst, just say, amen. Sag Amen. Amen. Amen. Let's try that one more time. Probieren wir es nochmal. If you agree with me, wenn du mit mir übereinstimmst, say, amen. Amen. Amen. Amen. I was 18. Als ich 18 war, Bill came over at my mom's house. Kam Bill zum Haus meiner Mutter. And my mom was really upset because she's Roman Catholic and I was something different now. Und meine Mutter war etwas enttäuscht oder wütend, weil sie war römisch-katholisch und ich war jetzt etwas anderes. And Bill said to my mother, und Bill sagte zu meiner Mutter, leave your son alone. Lass deinen Sohn allein. Because God's calling him, weil Gott ihn beruft, to be a preacher. Ein Prediger zu sein. And I looked at Bill. Und ich habe Bill angeschaut. I thought, what's a preacher? Was ist ein Prediger? I didn't know what they were. God wants to give us vision. Amen. Gott will uns Vision geben. Amen. I want you to watch this slideshow from Liberia now. Und ich möchte noch ein paar Folien zeigen von Liberia. Time ago, a pastor had a dream to go and reach Liberia. So on his knees he prayed and saw, his vision became clear. We are called to be his servants, to be his hands and feet. Forgotten, and no one's in need. We can bring hope to the people, bring joy and happiness. We can climb the highest mountain, spread God's amazing grace. We can give children a future, and moms can love again. We can bring light into the darkness, fulfill God's loving plan. Year by year we try to face the challenges God gave, to rise up and be a church walking in great faith. God is calling us to Liberia, fulfilling His heart's dream, to heal the lost and the broken souls, no matter what it means. We can bring hope to the people, bring joy and happiness. We can climb the highest mountain, spread God's amazing grace. We can give children a future, and moms can love again. We can bring light into the darkness, fulfill God's loving plan. And now the time has come to heed His call, give your everything, to give your everything and change Liberia. We can bring hope to the people, bring joy and happiness. We can climb the highest mountain, spread God's amazing grace. We can give children a future, and moms can love again. We can bring light into the darkness, fulfill God's loving plan. We can bring hope to the people, bring joy and happiness. We can climb the highest mountain, spread God's amazing grace. We can give children a future, and moms can love again. We can bring light into the darkness, fulfill God's loving plan. Hope to the people, bring joy and happiness. We can bring light into the dark. With God's amazing grace, we can give children a future. The moms can love again. We can bring light into the darkness. Fulfill God's loving plan.